Herz auf zwei Herzen im Takt geschlagen. Mann, ich hätte das nie geglaubt. Du hast es nicht verstanden, was mir wichtig ist. Dieses penetrante Hin und Her ist nicht gut für mich. Und wenn du lieben willst, wie du es haben willst, dann oder trennen sich für immer unsere Wege. Alles Gute, wenn du streiten willst, dann tust mit dir alleine. Wir wird das, wenn du schießen willst, dann schießt auf jemand anderen. Such dir ein anderes Ziel. Such dir ein anderes Ziel. Such dir ein anderes Ziel. Gibst du mir dafür die Schuld? Lang genug hab ich ertragen, jetzt fehlt mir die Geduld. Das nimmst, wenn du mal bitter und nicht sogar süß. Ich bin nun mal kein Spielzeug, auch wenn du das anders siehst. Und wenn du lieben willst, wie du es haben willst, dann nur dein Regen, ich will immer unsere Wege. Alles Gute, wenn du streiten willst, dann tust mit dir allein. Wir wird das, wenn du schießen willst, dann schießt auf jemand anderen. Such dir ein anderes Ziel. Such dir ein anderes Ziel. Such dir ein anderes Ziel. Dein selbstgerechtes Ich geht mir auf den Sack. Dein verdammten Egoismus, den hab ich so satt. Lang genug hab ich den Kopf für dich riskiert. Du bist selber schuld. Such dir ein anderes Ziel. Such dir ein anderes Ziel.